Zweitens, Fantasien eines Verrückten. Wir erhalten folgende Zuschrift. Aufgrund des § 19 Pressegesetz fordere ich Sie auf, in Ihrer nächsten oder zweitnächsten Nummer eine Berichtigung Ihres in Nummer 721 vom 28. Januar 1921 unter obigem Titel erschienenen Artikels zu bringen. Erstens, es ist unwahr, dass ich mich hätte taufen lassen. Wahr ist vielmehr, dass ich keiner Konfession angehöre. Zweitens, es ist unwahr, dass ich die Referate über meine Vorträge Deutschland oder Zion selber verfasse. Wahr ist vielmehr, dass diese ohne mein Zutun von fremder Seite verfasst werden. Drittens, es ist unwahr, dass ich ein unheilbarer Irrsinniger bin. Wahr ist vielmehr, dass ich laut psychiatrischem Attest geistig vollkommen gesund bin. Viertens, es ist unwahr, dass ich gesagt hätte, dass ich meine Vorträge nicht fortsetzen will, solange dem sozialdemokratischen Abgeordneten Dr. Dannenberg nicht dasselbe geschehen ist, was der Dr. Adler an Stürck getan. Wahr ist vielmehr, dass ich meine Vorträge auf jeden Fall fortsetzen will und ausdrücklich sagte, was würden die jetzigen Gewalthaber sagen, wenn ein deutscher Student dem Dr. Dannenberg dasselbe täte wie der Adler dem Stürck? Fünftens, es ist unwahr, dass ich von der Bürschenschaft Tirolia verlangt hätte, sie solle die Regierung stürzen und am 1. Februar im selben Hörsaal darüber berichten. Wahr ist vielmehr, dass ich nichts dergleichen gesagt habe. Sechstens, es ist unwahr, dass ich gesagt hätte, die Weisen von Zion horchten von der Börse aus sämtliche Telefongespräche ab. Wahr ist vielmehr, dass in diesem Vortrag das Wort Börse überhaupt nicht fiel. Siebentens, es ist unwahr, dass ich gesagt hätte, ich und Dr. Wichtel fürchteten beide weder den Staatsanwalt noch den Psychiater. Wahr ist vielmehr, dass ich das nicht gesagt habe. Achtens, es ist unwahr, dass ich gesagt hätte, ein schreckliches Schicksal erwarte den Dr. Hugelmann. Ich wisse das. Nämlich Dr. Friedrich Adler habe mit den Weisen von Zion die Ermordung Hugelmanns verabredet und die Staatsanwaltschaft habe den Zionisten die Versicherung gegeben, dass dem Dr. Adler nichts geschehen werde. Wahr ist vielmehr, dass ich nichts von alledem gesagt habe. Neuntens, es ist unwahr, dass ich gesagt hätte, sämtliche Ostjuden, Sozialisten und Kommunisten jüdischer Rasse sind zu ermorden und die Diktatur der nationalsozialistischen Jugendvereinigung Tirolia ist aufzurichten. Wahr ist vielmehr, dass ich nur sagte, alle Ostjuden müssen hinaus. Wahr ist ferner, dass ich nichts von dem übrigen angeblichen Texte sagte. Wahr ist ferner, dass ich eine Burschenschaft oder nationalsozialistische Jugendvereinigung Tirolia gar nicht kenne. Zehntens, es ist unwahr, dass ich den Namen Litzkei führe. Wahr ist vielmehr, dass ich zum Zwecke der Eheschließung mit einer katholisch geschiedenen Frau durch eine Scheinadoption die ungarische Staatsbürgerschaft erwarb, dass ich aber die deutsch-österreichische Staatsbürgerschaft längst wieder erlangt habe, den genannten Namen nicht führe und dazu weder berechtigt noch verpflichtet bin. Elftens, es ist unwahr, dass ich in Deutschland durch 4 Monate in psychiatrischer Untersuchung stand. Wahr ist vielmehr, dass ich in Kenntnis der über mich ausgestreuten Gerüchte, ich sei geisteskrank, mich freiwillig von mehreren Ärzten psychiatrisch untersuchen ließ, mit dem unter Punkt 3 angeführten Erfolge. Zwölftens, es ist unwahr, dass ich gesagt hätte, ich könne mich an der Politik nicht aktiv beteiligen, weil die Juden in Deutschland durch die Regierung ein Gesetz herausgeben ließen, dass ein geheilter Geisteskranker nie Politiker werden könnte. Wahr ist vielmehr nur, dass ich erwähnte, ein jüdischer Gelehrter hätte um diese Zeit ein solches Gesetz in Vorschlag gebracht. Arthur Trebitsch, Wiener Morgenzeitung, 11. Februar 1921. Einer der schlauesten Schachzüge Zions, wenn alle oben aufgezählten Kniffe versagen, ist als Ultima Ratio gegen einen gefährlichen Widersacher, sich als sein Freund und Anhänger im deutschen Lager an ihn heranzumachen und nun dadurch, dass man verhasste und widerwärtige Gedanken durch Lob und Anerkennung scheinbar zu den Seinen macht, zu bewirken, dass die Gutgläubigkeit und das Vertrauen, die man nunmehr als Interpret und Fürsprecher des Betreffenden vor aller Welt erlangt, sich auch dort Gehör und Glauben verschaffen, wo man den Gepriesenen ablehnt oder fälscht und seine Gedanken verdreht. Es ist klar, dass derartige Abkommandierte für den Fall, dass der von ihnen so sonderbar propagierte sich etwa doch gegen ihre bedenkliche Fürsprache zur Wehr setzen sollte, dafür Sorge tragen, dass sie im deutschen Lager über zahlreiche Anhänger und Bürgen für ihre tadellose Gesinnung, ihre arische Herkunft, ihren langjährig bewährten Charakter verfügen, was sie für den, der sie durchschaut, geradezu unentlarvbar macht, so zwar, dass der mit seiner Erkenntnis Alleinstehende weit eher für verfolgungswahnsinnig und verrückt gehalten wird, als dass seine sonderbaren Behauptungen und unbegründeten Anschwärzungen jemals Gehör und Glauben fänden. Es ist doch nun einmal die Tragik der deutschen Struktur, dass es ihr schwer, ja unmöglich fällt, Schwindel und Scheingestalt des Judentums zu durchschauen oder überhaupt zu begreifen. So zwar, dass das Gefühl unbestreitbarer Überlegenheit den Beweglichen trostloserweise mit vollem Fug und Recht zu durchdringen vermag. Dass aber der erbärmlichste Dummkopf das größte Genie zu foppen, zu betrügen und zu beschwindeln vermag, ist eine Tatsache, die man sich nicht oft genug vor Augen halten kann, um zu begreifen, mit welch unfehlbaren Mitteln Zions Aufstieg zur Weltherrschaft herbeigeführt wurde. Noch ein ganz anderes aber hofft Zion durch derartige Manöver zu erreichen. Der derartig misskannte, verleumdete und in seinem Besten missverstandene Vorkämpfer der deutschen Sache muss unweigerlich schließlich und endlich, falls er diese ihn ewig verneinenden und missverstehenden Deutschen nicht durchschaut, dem Ressentiment, der Erbitterung, ja der Verzweiflung verfallen, so dass er in kochenden Ingrimm ob der Undanke und der Erbärmlichkeit derer, für die er seine besten Kräfte, sein reinstes Wollen eingesetzt hat, alles hinwerfen und sich von seiner Tätigkeit als ein Frucht- und Hoffnungslosen voll Lebensekel und Überdruss abwenden wird. Dass dies Manöver freilich einem gegenüber, der ist und nicht scheint, und obendrein in seinen ingrimmigsten Widersachern auf deutscher Seite immer wieder Zions Abkommandierte zu durchschauen weiß, völlig wirkungslos bleiben muss, ahnt Zions heimtückische Hinterlist nicht, hier zum ersten Male auf einen Gegner stoßend, der all den tausenderlei Schwindelkniffen gewachsen ist.